Erster: Die Weisheit einer Frau baut ihr Haus auf, aber Dummheit zerstört es mit ihren eigenen Händen. Zweiter: Wer ehrlich lebt, der ehrt Jahwe, aber wer schlechte Wege geht, der verachtet ihn. Dritter: Was ein Narr sagt, führt oft zu Stolz und Problemen, aber die Worte eines weisen Menschen schützen ihn. Vierter: Ohne Ochsen bleibt der Futtertrog leer, aber durch die Kraft eines Stieres kann man viel Ertrag erzielen. Fünfter: Ein ehrlicher Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge erzählt Lügen. Sechster: Ein Spötter sucht Weisheit, findet sie aber nicht, während ein verständiger Mensch leicht Wissen erlangt. Siebter: Geh weg von einem dummen Menschen, denn du wirst von ihm keine klugen Worte hören. Achter: Ein kluger Mensch versteht seinen Weg, aber die Dummheit von Narren führt zu Betrug. Neunte: Narren machen sich über Sühneopfer lustig, aber ehrliche Menschen finden Gefallen an dem, was richtig ist. Zehnter: Nur das eigene Herz kennt seinen Schmerz, und auch in seine Freude kann sich kein Fremder wirklich hineinfühlen. Elfter: Das Haus der Gottlosen wird zerstört werden, aber die Familie der ehrlichen Menschen wird erfolgreich sein. Zwölfter: Mancher Weg scheint richtig zu sein, aber am Ende führt er zum Tod. Dreizehnter: Auch beim Lachen kann das Herz traurig sein, und Freude kann in Kummer enden. 14. Wer ein untreues Herz hat, wird die Folgen seiner Taten tragen, und ein guter Mensch wird auch die Früchte seiner Taten ernten. 15. Ein naiver Mensch glaubt jedes Wort, aber ein kluger Mensch überlegt gut, bevor er handelt. 16. Ein weiser Mensch hat Respekt und meidet das Böse, aber ein Narr wird wütend und fühlt sich sicher, obwohl er es nicht ist. 17. Ein jähzorniger Mensch handelt dumm, und wer hinterhältig ist, wird gehasst. 18. Naive Menschen bekommen Dummheit, aber kluge Menschen werden mit Wissen belohnt. 19. Böse Menschen müssen sich vor guten Menschen beugen, und Gottlose müssen vor den Türen der Frommen warten. 20. Ein armer Mensch wird sogar von seinen Freunden gemieden, aber viele Menschen mögen den Reichen. 21. Wer seinen Nächsten verachtet, sündigt, aber glücklich ist, wer Mitleid mit den Armen hat. 22. Wer Böses plant, irrt sich, aber wer Gutes plant, erfährt Liebe und Treue. 23. Alle harte Arbeit bringt Gewinn, aber nur Reden führt zu Armut. 24. Der Reichtum der Weisen ist wie eine Krone für sie, aber die Dummheit der Narren bleibt Dummheit. 25. Ein ehrlicher Zeuge kann Leben retten, aber wer Lügen erzählt, ist ein Betrüger. 26. Wer Jahwe ehrt, hat große Sicherheit, und auch seine Kinder werden einen sicheren Ort haben. 27. Die Ehrfurcht vor Jahwe ist eine Quelle des Lebens, damit man den Gefahren des Todes entgeht. 28. Die Ehre eines Königs liegt in der Größe seines Volkes, aber wenn es an Menschen mangelt, stürzt der Herrscher. 29. Ein geduldiger Mensch ist sehr verständig, aber ein jähzorniger Mensch zeigt seine Dummheit. 30. Ein ruhiger Geist ist gut für den Körper, aber starke Leidenschaft kann wie eine Krankheit in den Knochen sein. 31. Wer einen armen Menschen unterdrückt, beleidigt damit seinen Schöpfer, wer sich aber des Armen erbarmt, ehrt ihn. 32. Ein gottloser Mensch wird durch seine Bosheit fallen, aber ein frommer Mensch findet Schutz in seiner Ehrlichkeit. 33. Weisheit wohnt im Herzen eines verständigen Menschen, aber unter Narren zeigt sie sich offen. 34. Gerechtigkeit macht ein Volk groß, aber Sünde bringt Schande über die Nationen. 35. Ein kluger Diener gefällt dem König, aber wer sich schändlich verhält, wird seinen Zorn erfahren.